Laut Meldung aus Südkorea forderte die südkoreanische Organisation Maßnahmenrat für die Frage der Trostfrauen der japanischen Armee am 24. Januar durch eine Erklärung das Außenministerium Südkoreas dazu auf, die Verhandlungsurkunde über die Vereinbarung über die Frage der Sexualsklaverei der japanischen Armee der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.